Radio Kunst, Kunstradio. Guten Abend wünscht Anna Socek. Das Auge eine Kamera, das Gehirn eine Schaltzentrale, der Magen eine Raffinerie. Mit solch anschaulichen Metaphern aus der Welt der Technik versuchte der Arzt Fritz Kahn, den menschlichen Körper und seine Funktionen zu erklären. Bis ins kleinste Detail geht er etwa in der berühmten Lehrtafel »Der Mensch als Industriepalast« von 1928. Der ganze Körper ist als hochkomplexe Anlage aus Förderbändern, Kolben, Motoren und Röhren dargestellt. Fritz Kahn ging es nicht darum, den Körper zu entmenschlichen, sondern komplexe chemische und physikalische Vorgänge medizinischen Laien zu erklären. Als er einmal auf Ungenauigkeiten angesprochen wurde, soll er geantwortet haben, naja, falsch ist es schon, aber verständlich. Das Bild vom Menschen als komplizierte Hochleistungsmaschine gibt es in der Philosophie seit längerem. Jetzt, angesichts der Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, wird es wieder aktuell. Der Radiokünstler Marold Langer-Philipsen greift diese Metapher in seinem neuen Hörstück auf, dessen Premiere heute im Kunstradio stattfindet. Und er macht nicht beim Körper Halt, sondern überlegt, wie sich die Seele in dieses maschinelle Umfeld einfindet und wo die Stimmen überleben, möglicherweise in einem elektronischen Paradies. Das Stück Stimmen, Schatten, Maschinen entstand unter Verwendung von digitalen und analogen Audioaufnahmen aus Marold Langer-Philipsens über 40 Jahre entstandenem eigenen Archiv. Eine weitere Quelle war dem Künstler das Werk von Julien Auffray de Lametrie. Er war ein französischer Arzt und Schriftsteller, der in der Zeit der Aufklärung mit seinem radikal-mechanistischen Weltbild polemisierte. L'homme machine heißt sein berühmtestes Werk von 1748, in dem er auch die Seele als Produkt biologischer Vorgänge darstellt. Stimmen, Schatten, Maschinen, das neue Hörstück von Marold Langer-Philipsen, heißt im Untertitel »Der Klang der Gesellschaft«, Dauer 52 Minuten. Eins. He called the characters, the protagonists of realism, he called them typical characters because they embodied the objective social forces of our times. And I think this really embodies the objective technological forces of our times. And in this sense, it is a deeply, deeply realist representation. Man könnte in gewissen Momenten sagen, die Seele wohne im Magen. Alles hängt von der Weise, in welche unsere Maschine gestimmt ist, ab. The way you address me is either yes or no, Sergeant. Is that understood? Yes, Sergeant. Let's try that again all together. Yes, Sergeant. Does everyone here have all of his clothing in his duffel bag? Yes, Sergeant. Hier ist ein Gelähmter, welcher fragt, ob sein Bein in seinem Bette sei. Dort ist ein Soldat, welcher sich im Besitze des Armes wähnt, welchen man ihm abgeschnitten hat. Das Andenken an seine gewohnten Empfindungen und an den Ort, an welchen seine Seele sie hinversetzte, bringt seine Täuschung und diese Art von Fantasie zuwege. Es genügt eine Bemerkung über das ihm fehlende Glied, um ihn an alle Bewegungen desselben zu erinnern und sie ihn fühlen zu lassen. Wobei die Vorstellung in das unaussprechlichste Missbehagen versetzt wird. Zwei. Seele und Körper schlafen zusammen ein. Sobald die Blutbewegung ruhiger wird, verbreitet sich eine sanfte Empfindung von Frieden und Ruhe in der ganzen Maschine. Die Seele empfindet süße Beruhigung beim Sinken der Augenlider und verliert ihre Spannkraft mit den Fiebern des Gehirns. Sie wird auf diese Weise nach und nach wie gelähmt mit allen Muskeln ihres Körpers. Die Muskeln können die Last des Kopfes nicht mehr tragen, der Kopf kann das Gewicht des Gedankens nicht mehr aushalten, er ist im Schlafe, als sei er nicht vorhanden. Wenn der Blutumlauf mit zu großer Schnelligkeit vonstatten geht, kann die Seele nicht schlafen. Wenn die Seele zu aufgeregt ist, kann das Blut sich nicht beruhigen. Es jagt durch die Adern mit hörbarem Geräusch. Drei. Der Mensch ist eine Maschine, welche so zusammengesetzt ist, dass es unmöglich ist, sich zunächst von ihr eine deutliche Vorstellung zu machen und folglich sie zu definieren. Also kann man nur praktisch oder durch einen Versuch der Zergliederung der Seele nach Art der Aufklärung über die körperlichen Organe es ist nicht mit Sicherheit zu sagen, die Natur des Menschen in Rätseln, aber doch wenigstens den möglichst höchsten Grad von Wahrscheinlichkeit über diesen Gegenstand erreichen. They will often bring flowers when they are invited for a meal or for a party. Among themselves, they bring coffee, which can be quite expensive. Therefore, if a foreigner goes to their house, rare as it may be, he should bring some token. As far as gifts for the holidays are concerned for Christmas, it is customary to give gifts for your household staff in addition to the standard bottle and carton, which is given to each maid and gardener. The peculiarity of their culture is that they thank you only at the time of receiving their present, before they have opened it. You must not feel that they do not appreciate it if they don't say thank you later on. Often, they feel that you go overboard in thanking them for small gifts. On the other hand, if you are in somebody's house and you admire something too much, they will try to give it to you. Also because your country needs your services, but I also extend to you a personal welcome on a person-to-person basis, so to speak. I think you're going to find that training here is could be described as rigorous, probably also described as demanding, but you're going to find that it's well within your capabilities. It's essentially the same training that is given to other soldiers in basic training centers throughout the Army. What we are going to try and do is give you the military training which, backed up by your native instincts and native intelligence, is going to turn you into a soldier. so that your reactions in times of stress are going to be a combination of instinct, native ability, and intelligence, reinforced by the military training that will give you the skills to react effectively. I guess the last point I'd like to make is that you've now joined an organization that's proud of itself. Proud of what it's doing for our country in so many different ways. Defending its interests overseas and also involved in civic works here at home. We're proud to have you with us and hope that while you're with us, you can develop the same pride in the Army that those of us who have given a lifetime to it feel. So, good luck in basic training. I hope you have a successful completion of your period of training with us. And I also hope that you find your time in the Army has been a rewarding experience. Thank you. Vier. Seine Seele hört nichts. Sein Schlaf ist ein vollkommener Schlagfluss. Eine Bombe ist im Begriff, ihn zu zerschmettern. Vielleicht wird er sie weniger empfinden, als das Insekt einen Fußtritt. Fünf. Ein bloßer Schrecken im Traume ruft ein Klopfen des Herzens mit verdoppelten Schlägen hervor und entreißt uns der Notwendigkeit oder der Behaglichkeit, der Ruhe, wie ein lebhafter Schmerz oder drückende Sorgen es tun würden. Wie endlich das bloße Aufhören der Seelenverrichtungen Schlummer hervorruft. Es gibt es sogar während des Wachens, eine Art von Halbschlaf der Seele, welcher sehr häufig ist. Träume nach Schweizer Art, welche beweisen, dass die Seele nicht immer, um zu schlafen, auf den Körper wartet. Dann schläft sie auch nicht ganz und gar. Wie viel fehlt noch daran? Ist es ihr doch unmöglich gewesen, einen einzigen Gegenstand zu finden, der ihre Aufmerksamkeit zu erwecken vermocht hätte unter jener unzähligen Menge verwirrter Einfälle, die, wie ebenso viele Wolken, gewissermaßen den Dunstkreis unseres Gehirns erfüllen? butt out, John. Get off your elbows, young man. Get off your elbows. Get that chest on the ground. Chest on the ground. That's it. Move them hands. Come on, kick them feet. Let's go, let's go. Get off them knees over there. I want you on your knees. Get down there. Reach out. Turn around. Don't go all the way up. Reach out. Kick it. Dig him in. Kick with him. Dig him in. Pull with your hand. Do what you're told, as you're told, and there'll be no problems. When you start trying to fight the system, that's where you get in trouble. So if you go along with the system, it's fine. When you buck it, you come into the problem. I know some people come in and they are rebellious. They didn't want to come in the army. They don't think it's worth it, and they're against war and all this. It's a little too late for that now. You're here. If you want to come out of here in 2 years or 3 years, whichever your enlistment is, no problem, just go along with it. That's all we ask. Go along, you learn. Six. Dort gibt es Isolierzellen und einen Korridor, auf dem entlang man den Häftling zum Ausgang führt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wird ihm der Henker als Wächter zugeteilt. Er begleitet ihn jeden Tag, der Gefangene gewöhnt sich an ihn. Und an einem bestimmten Moment, während er ihn den Korridor entlang führt, schießt ihm der Henker von hinten in den Nacken. И в какой-то момент... Sir, I have no brass ammunition. Yeah, right. Stick it in there. Sir, I have no brass ammunition. Sir, I have no brass ammunition. No. Sir, I have no ammo. What brass? No brass. Move it. Sir, I have no brass or ammo. Die Herrschaft des Klimas ist derart, dass ein Mensch, welcher es wechselt, diesen Wechsel unwillkürlich empfindet. Er ist eine wandelnde Pflanze, welche sich selbst überpflanzt hat. Ist das Klima nicht mehr dasselbe, so muss sie folgerichtig entarten oder sich verbessern. 7. Wenn die einen gewissen Rhythmus haben, dass die meinetwegen von in der Früh um 8 bis um 10 Uhr fressen, dann 2 Stunden wieder kauen, ich weiß ja nicht, das ist ja echt blöd, also hergerät, dann wieder 2 Stunden fressen und so weiter, die kriegen doch im Stall ihr Futter. Und wenn sie das wegfressen haben, haben sie in der Nacht nichts mehr. Kauen sie dann nur noch wieder oder was? Ich war der Meinung, dass jeder Bauer in seinem Stall irgendwo so eine Art Notbeleuchtung hat, wenn etwas ist, dass sich eine Kuh losreißt oder dass sonst was außergewöhnlich ist, dass er sofort Angst hat. Betrachten wir die Seele in ihren anderen Bedürfnissen. Der menschliche Körper ist eine Maschine, welche selbst ihr Triebwerk aufzieht, das lebendige Bild eines Perpetuum mobile. Die Nahrungsmittel unterhalten, was das Fieber erregt. Ohne jene schmachtet die Seele, gerät in Wut und stirbt im höchsten Grade der Ermattung. Sie ist wie eine Kerze, deren Licht, ehe es erlöscht, noch einmal aufflackert. Aber wenn man den Körper ernährt, wenn man in seine Gefäße einen kräftigen Saft, stärkende Getränke eingießt, dann wird auch die Seele stark wie diese und bewaffnet sich mit stolzem Mute. Der Soldat, welcher beim bloßen Genuss von Wasser geflohen wäre, wird heldenmütig und geht unter dem Klang der Trommel freudig in den Tod. In solcher Weise setzt erhitzendes Getränk das Blut, welches durch kühlenden Trunk beruhigt worden wäre, in stürmische Bewegung. 8. It is beginning to and it will have to. It is impossible for a man with a conventional electrical engineering training even of 10 years ago, to do adequate work in communication engineering as it stands at the present. Certain fields, which have been considered of use only to the theorist and even to the philosopher, such as mathematical logic, are turning out to be essential tools for the working communication engineer. We can try to look in the crystal ball and see a few other things. For instance, the instrumentalities developed in the study of television over the years have found application in many fields. For instance, the idea of scanning, which is one of the fundamental portions of the television process, is applicable to many other sciences and many other developments. Another instance in connection with television, the television principles, together with the principles of facsimile, are enabling us today to prepare to place very rapid transmission of messages from one spot to another on the world surface. A whole newspaper page in a second or so. Some of them, of course, we can see are very close. Others, we have not gone far enough to know whether those specific developments will ever materialize. But of this we can be sure, because of past history, that whether a particular line of attack reaches the particular goal for which you're aiming, that it will develop other goals which will be reached that will be as important or more important than the original one at which we aim. Der kleine Anfang führte zu allmählicher Vergrößerung, bis alle Dinge im Weltall so leicht unterschieden wurden, als ständen sie im Kreise herum. Immer langsam, immer langsam, immer mit Gemütlichkeit. Wir haben noch lange Zeit, es ist noch nicht so weit. Immer langsam, denn wir halten erst mal Rast. Dann biete ohne Hast in den Entschluss gefasst. Das Hassen ist so unnütz, wie ein Karussell sich dreht. Man kommt in dieses Leben doch noch früh genug zu spät. Immer langsam, wir haben noch lange Zeit. Es ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit. Neun. Tento vlak zastavuje ve stanicích Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav a Kuty. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete ve vlakových průvodcích nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Kolín, pravidelný příjezd v 18 hodin 27. Die Griechen hatten einen Gott, der im Akustischen hauste. Wenn die Hirten träumten und die Stille des Mittags sich überschlug, dröhnte plötzlich Pan in allen Ohren. Pan, eine Wölbung des Hörraums, war der großen Göttin immer schon näher als all ihre verzweifelten Liebhaber, die sie nur im Seefeld jagten. Der große Pan, heißt es, sei tot. Aber Götter der Ohren können gar nicht vergehen. Sie kehren wieder unter der Maske unserer Kraftverstärker und Beschallungsanlagen. Thank you. sehen? Immer von dem Wirbel des Blutes und der Einfälle davongetragen, zeichnet eine Welle die Spur, die die folgende wieder verwischt. Die Seele sucht oft vergebens, sie einzuholen und muss darauf gefasst sein, das nicht rasch genug Ergriffene und Zurückgehaltene zu beklagen. Und so zerstört und erneuert die Vorstellungskraft ohne Unterlass, ein treues Bild der Zeit, ihre Schöpfungen. Dass dieselben Ursachen, welche in den Händen eines Chemikers und durch den Zufall verschiedener Mischungen den ersten Spiegel hervorgebracht haben, in den Händen der Natur das reine Wasser, welches der einfachen Schäferin zum Spiegel dient, geschaffen haben. Dass die Bewegung, welche die Welt erhält, sie hat erschaffen können. Dass jeder Körper den Platz, welchen seine Natur ihm anwies, hat einnehmen müssen. Dass die Luft aus demselben Grunde die Erde umgeben musste, aus welchem das Eisen und die anderen Metalle das Werk ihres Innersten sind. Dass die Sonne ein ebenso natürliches Erzeugnis als die Entstehung der Elektrizität ist. Dass sie mit nicht mehr Grund zur Erwärmung der Erde und aller ihrer Einwohner, welche sie manchmal auch verbrennt, geschaffen worden, als der Regen, um die Körner hervorzubringen, welche er oft auch zugrunde richtet. Dass der Spiegel und das Wasser nicht mit mehr Vorsatz gemacht worden sind, damit man sich darin ansehen könne, als alle glatten Körper, welche dieselbe Eigenschaft haben. Dass das Auge in der Tat eine Art von Spiegel ist, in welchem die Seele das Bild der Gegenstände, so wie sie ihm von diesen Körpern gezeigt worden sind, beschauen kann. Aber das nicht bewiesen ist, dieses Organ sei wirklich ausdrücklich um dieser Beschauung willen gemacht oder in die Augenhöhle eingestellt worden. Ich sage immer, Kinder, lehre das. Du musst nicht vergessen. Information entsteht nur, wenn überraschende Störungen auftreten. Und diese Störungen, die versuchen zwar viele Techniker gerade wegzukonstruieren, die Störungen aber sind im Sinne der Nachrichtentheorie ja das Interessante, weil sie die Möglichkeit einer Überraschung, einer Information erhöhen. 12. Ist die Verstopfung einiger Gefäße nicht in ein und derselben Weise ungenügend zur Zerstörung oder Unterbrechung des Hauptsitzes der Bewegungen, welcher im Herzen, das gleichsam den für die Eröffnung der Maschine bestimmten Teil bildet, sich befindet? Weil ja im Gegenteil die Flüssigkeiten, deren Umfang vermindert ist, einen kürzeren Weg zu machen haben und ihn umso rascher, wie von einem neuen Strome fortgerissen, durchlaufen, als sich die Kraft des Herzens wegen des Widerstandes, den es am Ende der Gefäße findet, vermehrt? Wenn der Sehnerv allein durch einen auf ihm lastenden Druck das Bild der Gegenstände nicht mehr durchlässt, ist es denn da nicht klar, dass die Beraubung des Gesichts ebenso wenig den Gebrauch des Gehörs hindert, als die Beraubung dieses Sinnes, wenn die Funktionen der Portius Mollis aufgehoben sind, nicht zugleich die des anderen voraussetzt? Tatsächlich schon im Bau. Es soll ein Reaktor mit etwa 100 Kilowatt Leistungsfähigkeit gebaut werden. 13. Eine Maschine sein, fühlen, denken, das Gute vom Bösen unterscheiden können, wie das Blaue vom Gelben, mit einem Worte, mit Erkenntnisvermögen und einem sicheren Triebe geboren sein und doch nichts als ein Tier sein. Das sind also einander nicht mehr widersprechende Dinge. The factory without employees. The chemical plant where instead of people reading the gauges and working the apparatus by reading the gauges, all the decisions of the apparatus are built in advance and are worked by the gauges themselves. The assembly line without employees. There's a great possibility for the release of human energies and activities in the future if the thing is done right. But if it is done stupidly, with a dependence on the past that is slavish, nothing but slavery can result. Because I do not want to contrast the control and communication problems in the living organism and in the machine. In my own work, I have found that the machine has been a guide to me in the study of the nervous system and the nervous system in the study of the machine. Die optimistischsten Leute meinen, dass es 7 Jahre dauern wird, bis man eine der großen Apparaturen aufgestellt haben wird und da außerdem auch noch sonst einige Schwierigkeiten bestehen. Vor dieser Zeit ist alles unförmlich. Man bemerkt nur eine markige Masse, welche das Gehirn ist, in welchem sich zuerst der Ursprung der Nerven oder der Anfang der Empfindung und das Herz, welches schon von selbst in dieser Masse die Fähigkeit zu schlagen hat, ausprägt. Letzteres ist das Punctum saliens, welches vielleicht schon einen Teil seiner Lebhaftigkeit dem Einflusse der Nerven verdankt. Hierauf sieht man nach und nach den Kopf, den Hals verlängern, der durch die Erweiterung zunächst den Brustkorb bildet, in welchen das Herz schon hinabgestiegen ist, um sich daselbst zu befestigen, woran sich der durch eine Scheidewand, das Zwerchfell, getrennte Unterleib anschließt. Diese Erweiterungen ergeben dann einerseits die Arme, die Hände, die Finger, die Nägel und die Haare, andererseits die Schenkel, die Beine, die Füße etc. mit dem bekannten Unterschied in der Lage, vermöge deren der Körper sich stützt und im Gleichgewicht hält. Überall eine auffallende Vegetation. Hier sind es die Haare, welche den Scheitel unserer Köpfe bedecken, dort sind es Blätter und Blumen. Überall leuchtet dieselbe Verschwendung der Natur hervor und endlich ist es auch der Geist, der in den Pflanzen herrscht, an dem Orte, an welchem wir unsere Seele, diese andere, beste Kraft des Menschen haben. I will blow the whistle on the one and one bouts when a killing blow has been given. And you will stop. I will blow the whistle to start you, and also to stop you. Come on, people. Okay. That's one. It was the end of your blow. Come on, Tom! Get him! Hit him in the head! Get him from behind! Come on, Tom! Get in there! Get in there, Tom! Open your eyes! Come on, hit him hard! Hit him! Take it off. You just done exactly what I told you not to do. What was that? You stop when I blow the whistle. I didn't hear the whistle real time. Don't tell me. Get out of here. Ja, ein Empfänger kann nichts anderes empfangen, als der Sender sendet. Und so sende ich Ihnen hier mit die Heilwelle. Nehmen Sie sie auf. Und wenn es so weit durch den Körper gefahren ist, beobachten Sie Ihren Körper weiter, was weiter geschieht. Lassen Sie mehrere Tage verstreichen. Horchen Sie in Ihrem Körper rein. Konzentrieren Sie sich darauf, was in Ihrem Körper geschieht. Die Aufdeckung der mechanischen Ansichten des Organismus ist eine beharrliche Tendenz des Sadisten. Man kann sagen, der Sadist gehe darauf aus, dem menschlichen Organismus das Bild der Maschinerie unterzuschieben. Saad ist das Kind einer Epoche, die ihr Entzücken am Automaten fand. Und La Maîtrise Homme Machine rief die Guillotine herbei, die auf seine Wahrheiten eine rudimentäre Probe machte. In seinen blutrünstigen Fantasien ist Baudelaires staatspolitische Autorität ein naher Verwandter des Marquis de Sade. Thank you. blast from the weapon will travel along the ground in that direction. For this reason, you have got to always face the weapon toward the enemy or away from friendly troops. There's enough C4 in the back of this mine. If you were to take it all out and roll it up, it would be about the size of a baseball. If I were to plug a blasting cap into it, place it right in front of me and set it off, it would kill just about everybody in these bleachers. It's pretty powerful stuff. C4 just causes a big blast. The purpose of the C4 is to rupture the body of this weapon and throw the body all over the place. If you'll notice in the front of the mine, you've got several hundred steel ball bearings embedded in molded plastic. You place these ball bearings in the front, place the C4 behind it, put the back back on, and because the mine is curved the way it is, when you set the device off, it'll act as a giant shotgun. It'll propel these pellets to the front, approximately 250 meters on a fan of 60 degrees, that is 1/6 of a circle. Behaupten wir also dreist, dass der Mensch eine Maschine ist und dass es in der ganzen Welt nur eine einzige, verschieden geartete Wesenheit gibt.